Wo wurde der Leichnam Jesu Christi bestattet? Der Leichnam Jesu Christi wurde in einem neuen Grab, das in den Felsen des Berges gehauen war, bestattet, nahe dem Ort, an dem er gekreuzigt worden war. Wenn man nach Jerusalem fährt, sieht man, wie nah das beieinander ist, der Kalvarienhügel, dieser Felsen, der ungefähr 10 Meter herausgeragt ist, wo überhaupt nicht viel Platz oben war, wo die Römer als Hinrichtungsstätte benutzt haben, später wieder freigelegt hat, auch in neueren Untersuchungen wieder. Und daneben, also schon 50 Meter allerhöchstens, wo der Ort ist, wo Jesus begraben worden ist. Das heilige Grab selber ist ja von den Mohammedanern dann kurz nach 1000 ziemlich zerstört worden. Es war auch einer der Auslöser für die Kreuzzüge, dass die Christen das nicht haben bieten lassen wollen. Vergisst man natürlich heute sozusagen, dass er sehr gute Gründe gegeben hat für die Kreuzzüge, auch wenn dann vieles dabei schief gegangen ist. Aber es ist dann wieder eine andere Geschichte. Noch ein paar Fragen hier zum Werk der Erlösung.